I don't have a penny, I don't have a dime, I don't have a wristwatch, can't even spend time. I can't rent a VHS. Hallo und willkommen zum ersten von weiß nicht wie vielen, vielleicht auch nie wieder Podcasts auf diesem Kanal. Ich mache immer gern neue Formate und ich mache auch gern Formate, wo ich nicht so viel tun muss. Dieses Mal hat sie sich auch angeboten mit einem Gast, nämlich dem Björn vom Kanal Speckobst. Hallo. Hallo. Und wir haben uns gedacht, wir reden über Thimbleweed Park, weil es ein Spiel ist, das uns beiden gefallen hat. Und wir beide haben eine sehr andere Meinung zum Ende. Und ich glaube, wir werden auch einfach hauptsächlich übers Ende und über spoilerige Dinge reden von Thimbleweed Park. Wenn ihr wissen wollt, wie das Spiel ist oder so, dann denke ich, kann man sich gut verweisen auf Testberichte allgemeine. Oder Björn hat auch bald oder vielleicht, wenn dieser Podcast rauskam. Es sollte schon draußen sein zu dem Zeitpunkt jetzt. Ja, gut. Ein Video dazu. Aber ja, also nochmal Spoilerwarnung, wir reden über alles. Ja, ist auch besser so, sich da jetzt nicht einzuschränken in das Ganze. Also ist vor allem jetzt für Leute, die es selber gespielt haben und die Meinung dazu wissen wollen oder einen etwas ausführlicheren Dialog darüber, beziehungsweise Leuten, denen halt Spoiler egal sind und sich einfach nur für das Spiel interessieren. Genau. Und ja, wie fandest du, also dein Video wird speziell über das Rätseldesign sein, aber mal ganz allgemein, wie würdest du zusammenfassen deine Gefühle zu Thimbleweed Park? Also ich hatte ehrlich gesagt kaum Erwartungen, einfach weil es ein Kickstarter-Projekt ist und weil mich auch das letzte Spiel von Ron Gilbert, das war ja The Cave, nicht so sehr begeistert hat. Wenn man das Android-Spiel, die Scurvy Scallywag Pirates auslässt. Achso, ja, okay, das kenne ich gar nicht. Ich dachte jetzt wirklich, das wäre sein letztes Spiel bisher gewesen, dieses The Cave. Also wie gesagt, das fand ich halt nicht wirklich so. Also es war ein nettes Spiel, aber ich fand es halt nicht so ja. Gut. Und dementsprechend hatte ich mich dann auch darauf eingestellt, dass Thimbleweed Park etwas, naja, sagen wir mal, vielleicht nicht so gut sein könnte oder vor allem jetzt im Rätseldesign vielleicht irgendwelche größeren Schwächen hat. Aber zu meiner Überraschung war ich vollkommen von diesem Spiel begeistert und vielleicht so um meinen Maßstab zu nennen, für mich das beste Adventure aller Zeiten ist das erste Baphomets Fluch, Broken Sword. Sehr schön. Es ist seitdem, finde ich, auch das beste traditionelle Point-and-Click-Adventure, was ich gespielt habe. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich alle gespielt habe, die gut waren. Aber von denen, die ich seitdem gespielt habe, ist es für mich das Beste. Und ich würde es auf jeden Fall in eine Erwähnung mit den alten LucasArts-Klassikern wie Day of the Tentacle zählen. Was ich auch noch mal vor kurzem in der Remastered-Version gespielt habe. Und also ich würde das so auf ungefähr eine Ebene damit stellen, persönlich. Baphomets Fluch ist auch super, da mache ich auch garantiert noch was dazu. Ich muss die Nachfolger mal spielen, ich habe immer nur das erste durch. Das ist auch eins der wenigen, weil ich bin immer so ein O-Ton-Nazi. Und Baphomets Fluch ist wirklich, ich finde, eins der Spiele mit den besten deutschen Synchronisationen aller Zeiten. Also das ist auch ein Spiel, was ich bis heute ausschließlich, ich habe es auch auf Englisch und vor allem auch im Französischen probiert, aber das ist ein Spiel, was ich ausschließlich in der deutschen Version spiele. Das ist fantastisch synchronisiert, wirklich. Das kann ich nur unterschreiben. Ich bin auch vorsichtig, ich habe mich immer ein bisschen auf Distanz gehalten, weil es ja auch Neuauflagen gab von Baphomets Fluch mit neuen Porträts und zum Teil auch neuen Aufnahmen. Und bei sowas bin ich immer vorsichtig, ob die das gut gemacht haben. Ich hasse das Remark oder diesen Director's Cut oder wie das Ding heißt. Ja, Director's Cut. Weil der einen Haufen von optionalen Dialogen oder beziehungsweise Monologen von George einfach rausstreicht. Also zwei meiner Lieblingswitze des ganzen Spiels fehlen einfach komplett, beispielsweise. Das ist, wenn man später in diesem Krankenhaus ist und dann kommt man in so ein Zimmer rein und man verkleidet sich als Arzt. Und eigentlich soll man eben dort nur einen dieser verdächtigen Personen, die sich dort aufhalten, nach einem Unfall hinterfragen. Aber man kann auch in dem Vorzimmer mit den drei anderen Patienten reden. Und die Gespräche mit denen fallen einfach komplett weg. Das ist nicht mehr möglich in diesem Director's Cut. Was? Plus eben alles, was hinzugegeben wurde, ist kompletter Müll. Also ist auch vollkommen unnötig einfach. Und Dann gibt es ja noch diese komischen Minispiele, die sie da eingeführt haben teilweise. Ich weiß nicht, ob es die auch auf dem PC gab. Ich habe das damals auf der Wii gespielt, den Director's Cut. Ich weiß halt nur, dass auch auf dem PC die ganzen Dialoge fehlen, auch in diesen iOS-Versionen. Und das Schlimme ist, dass es auf Steam nur diesen Director's Cut gibt von dem Spiel. Ausschließlich, auch auf GOG. Das Einzige, wo es den jetzt noch mal neu zu kaufen gab, und der einzige Grund, warum ich mir die geholt habe, war diese, ich glaube, 20th Anniversary Edition oder so, müsste ja gewesen sein, ne? 96 Jahre gab es letztes Jahr. So 20th Anniversary Edition von dem Spiel, wo das halt wirkliche Original mit dabei war. Ich glaube, bei GOG ist bei den Extras das Original dabei. Ich hoffe es. Aber jetzt sind wir schon, jetzt haben wir schon mehr über Baphomets Fluch als auf dem Movie Park. Eine Sache will ich da noch zu sagen, weil ich habe geguckt, weil ich erinnere mich im ersten Baphomets Fluch gleich am Anfang, wenn man mit Nicole redet, ich glaube, es war ihr Name. Nico einfach nur. Da sagt, ja, Nico, da kann man ihr sagen, so, sie sprechen ein gutes Englisch für eine Französin. Ja. In der deutschen Version. Und das ist so geil. Und das wollte ich halt in meinen Last Express Review drin haben, diesen Spruch. Und dann habe ich halt ewig gesucht. Und ich habe im Director's Cut gesucht und da ist er rausgestrichen. Ah, das ist auch so eine. Er gibt ja auch keinen Sinn. Insofern ist das ja auch okay. Aber ich liebe es trotzdem. Aber es war so geil. Ich liebe den Satz. Es passt einfach dazu, zu dem. Ich weiß, es ist einfach. Das ist so ein Fehler, der einfach dazugehört irgendwie. Das ist jetzt mittlerweile in dem Kunstwerk drin, das sollte jetzt auch so gelassen werden. Ja, finde ich auch. Aber na gut, ja, okay, das war zu Baphomets Fluch. ich sage einfach mal Thimbleweed Park, was ich fand. Allgemein, ich hatte auch wenig auf Erwartungen und vor allem im Vorfeld, wie ich mal so Videos gesehen habe vom Anfang oder so, habe ich mir jetzt nicht so gedacht, so. Ah, einer der ersten Gags ist dann so, die Leiche fängt an zu verpixeln und das hat bei mir nicht mal ein müdes Lächeln hervorgebracht, weil so, was soll das sein? Aber als es dann rauskam und ich es dann spielen konnte und ich dann wirklich nachdenken konnte und alle Verben benutzen konnte, genauso wie damals, da kam es wieder auf, so wirklich so schön, so, das ist beim Spielen genauso schön, mindestens genauso schön wie die alten LucasArts-Spiele, wenn nicht sogar besser, weil es einfach mehr Hinweise gibt, mehr, es ist. Ich hätte jetzt linearer gesagt, aber es ist nicht das richtige Wort. Es ist einfach besser designt, es ist klarer, ich hatte viel mehr Spaß, ich bin viel weniger stecken geblieben und hatte einfach eine tolle Zeit mit dem Spiel selber. Das Ende. Hattest du am Anfang mit dir, hattest du am Anfang irgendwie gehadert, welchen Schwierigkeitsgrad du nehmen solltest? Weil ich finde, immer voll. Ich finde, der Fehler, den sie gemacht haben, ist, den zweiten Modus Hard Mode zu nennen. Weil es ist kein Hard Mode, es ist der Normal Mode. Ja, und ich hatte am Anfang Normal Mode oder Easy Mode. Und ich hatte am Anfang vor allem Casual Mode, ist noch schlimmer, finde ich, als Easy. Also Casual klingt irgendwie, das hat noch so einen ganz anderen Rattenschwanz, was dieser Begriff hinter sich herzieht. Und der Schwierigkeit, ich habe das nachher auch nochmal auf dem Casual Mode durchgespielt, um einfach zu sehen, wo die Unterschiede sind. Und den sollte es im Spiel einfach gar nicht geben. Also das ist, weil die meisten Rätsel im Spiel bestehen ja aus so 3 oder 4 Rätseln an einem Stück. Und im Casual Mode sind einfach alle rausgestrichen. Also um ein Beispiel zu nennen, du musst ja später, um die Uhr zu reparieren, musst du diesem Fat Riker oder wie der heißt, irgendwie so, musst du ja einen Hamburger geben, damit er dann nach oben rennt. Mhm. Und was war das dann? Dort dieses Reparaturkit und du musst es hier nach hochschicken, um rauszufinden, wo er ist. Und dann kannst du ja mit dem Geist da reingehen und die Tür von innen, wo ich am Anfang auch erst gehadert habe, so, ja, okay, ich komme mit dem Geist rein, wie komme ich jetzt in diese Tür? Weil keine der Personen möchte reingehen, während er sich ihm übergeben ist. Bis ich dann auf die Idee gekommen bin, ach, ich kann ja auch einfach die Tür von innen aufseppen. Und in der Casual-Version gibst du ihm einfach nur den Hamburger, er rennt weg und das Kit liegt unten neben ihm auf dem Tisch. Und so der interessanteste Aspekt des Rätsels ist damit eigentlich sofort nichtig. Und das ist halt überall. Auch wenn du die 5 Cent finden musst, dann brauchst du im richtigen Spiel, braucht der Drucker gar keine 5 Cent. Also der funktioniert einfach sofort, nur legst einfach nur die Karte drauf und fertig ist. Okay. Also das, ich habe am Anfang echt gehadert, weil ich wollte nicht in diesem Spiel feststecken, wie ich das früher oft mir passiert ist bei Adventure und dann irgendwie zu einer Lösung greifen. Aber ich habe gedacht, okay, dieser Hard Mode wird wahrscheinlich die originale Version des Spiels sein, wo er erdacht wurde. Und das ist er auch. und deswegen, also ich kann, also falls die Leute, die hier zuhören, das noch nicht gespielt haben, sollten auf jeden Fall, falls ihr später nochmal dazu Lust habt, das in dem Hard Mode machen, weil das, also Ich finde einfach nur, die haben sich ein bisschen selber in den Arsch gebissen damit, dass es Hard und nicht Normal Mode genannt haben. Du wirst nicht das Spiel designen und dann sagen, okay, aber wie können wir da jetzt noch mehr Rätsel drauf tun und den Rest gleich lassen? Das geht nicht. Du kannst Rätsel rausnehmen, aber drauf tun ja, aber wird jetzt, schwierig aber jetzt sein. Ich meine, das ist die logische Schlussfolgerung, aber jetzt überleg dir mal, wie viele Spiele vor allem im Westen nicht mit dem härtesten Modus gedesignt werden, sondern mit dem normalen Modus designt werden und dann werden einfach nur irgendwelche Zahlen, Faktoren leicht bearbeitet und den Hard Mode genannt und das fühlt sich dann halt total nicht ausbalanciert an, wohingegen das eigentlich richtig wäre, ein Spiel immer für den härtesten Modus zu entwickeln und dann einfach abschwächendere Versionen zu nehmen, die dann runtergehen. Also Game Balancing ist ein echt schwieriges Thema. Aber bei Adventure-Spielen denke ich mir, ist das ganz was anderes als bei, keine Ahnung, bei Action-Spielen, wo du eben Zahlenwerte hast, die man justieren kann. Das hast du ja bei Adventures nicht. Außer du fügst halt irgendwie noch Time-Limits ein in deine Ach, bitte. Oder du hättest dann wie früher irgendwie so Spiele, wo du sagst, auf dem Hard-Mode könntest du hier sterben und auf dem Easy-Mode kannst du einfach, würde dich das dann nicht umbringen oder so. Keine Ahnung. Aber das ist ja auch das fand ich ja auch, also ich muss dir zustimmen, diesen The Body is Starting to Pixelate fand ich halt so, aber ich fand's eigentlich ganz cool, als du dann hochgegangen bist und darüber gesprochen wurde, dass das ist ja hier ein gutes Adventure, in gutem Adventure kann man ja nicht einfach so sterben wie früher in diesen Sierra-Dingern. ja, das war schön. Nee, im Spiel selber gab es dann auch genug Gags und amüsante Sachen, dass ich dann dabei geblieben bin. Das war auch, weil ich habe am Anfang gedacht, das hat ja irgendjemand, glaube ich, mal Ron Gilbert gefragt, weil ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, dass das Spiel würde in demselben Universum wie Maniac Mansion spielen, weil du ja zum Beispiel auch das Poster von dem Meteor findest und eben auch hier Sandy und Dave ihr Meteor-Diner hatten, was ich übrigens super fand. Also ich fand das richtig gut, dass diese Charaktere sich irgendwie nachher so rausstellen, dass die irgendwie so ein unzufriedenes Pärchen sind, die ihr eigenes Diner haben und Dave einfach so dieser Vollidiot ist, mit dem Sandy irgendwie leben muss, weil er sie gerettet hat oder so. Ja. Fand ich hervorragend. Das ist so typisch Ron Gilbert, finde ich. Also der Humor ist einfach wirklich, wirklich fantastisch. Also ich habe, glaube ich, zwar nie irgendwie so einen Moment gehabt, wo ich laut lachen musste, aber ich hatte eben mehrfach diese Momente, wo ich richtig geschmunzelt habe, einfach nur. Also vor allem so auf Referenzen. Also ich fand es ja sehr cool, dass sie Dolores genommen haben als Spieldesignerin. Über sie konnte man ja sehr viele Spieldesign-Gags einbauen. Ja, ich werde genug Zeit zum Schlafen haben, wenn ich einmal Spieldesignerin bin. Aber das ist so typisch Ron Gilbert für mich, es ist nicht laut lachend lustig, das war Monkey Island war das auch nicht, sondern einfach nur durchgehend amüsant und meistens auch stark amüsant. Und allgemein, dieses Ron Gilbert Writing habe ich total vermisst, weil was der kann, ist Dialoge so zu schreiben, dass sie wirklich natürlich klingen. Und das ist ich habe inzwischen ja so viele Point-and-Click-Adventure für meinen Kanal gespielt und bei so Sachen wie Toonstruck, die labern da ewig und drei Tage, um einen simplen Punkt zu machen, wenn's nicht so gut gemacht ist. Und bei Ron Gilbert war das immer kurz, präzise und klingt natürlich. Und das ist echt ein Talent, das ich vermisse bei anderen Point-and-Click-Adventures. Und hier ist es wieder da. Und das ist wahnsinnig schön. Vielleicht haben sie auch nur wieder den gleichen Editor gehabt, waren ja viele gleiche Leute wie bei den alten Spielen. Aber das ist etwas, das mir eben stark aufgefallen ist und was mir gut gefallen hat. Also das, was ich gewollt hätte von einem neuen Ron Gilbert-Spiel, habe ich damit bekommen. Und noch mehr, weil die Rätsel viel besser sind. Und das eigentliche Spielgefühl durch die Atmosphäre, durch das Writing, ist stark und vielleicht sogar stärker als in den alten Spielen. Also und insofern war es ein Erfolg. Vor allem, finde ich. Vor allem Charaktere wie der, Sheriff, der Corona und der Hotelbesitzer, was ja eigentlich dieselbe Person sind, wo es einmal die Charaktere selber Gags machen. Und ich finde, das am Ende auch super gut funktioniert, in dieser, wenn man am Ende zu dieser Metaebene kommt und dann sagt, die Figur gibt es eigentlich nur, um Geld zu sparen, damit man für drei Charaktere einen Synchronsprecher und auch dieselben Sprites benutzen konnte, wo man so, sich dann fragt, vielleicht ist dieser Gag auch aus der Sicht entstanden. Überhaupt. Ja. Und ich glaube auch, um auf die Dialoge zu sprechen zu kommen, ein schlechter Autor hätte so einen Charakter schnell nervig machen können mit diesem Who, Reno und ich weiß gar nicht mehr, was der dritte benutzt hat. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber das kam ja einfach so charmant und super rüber, auch vor allem, weil dann die Charaktere selber, wie vor allem Ray dann, ja, immer richtig, richtig geil drauf reagiert haben. Ich glaube, wenn sie das erste Mal mit ihm auf ihn treffen, dass sie dann irgendwie fragt und dann so, I wonder if I can shoot a Reno someone here oder so. Ja, na, das, genau sowas meine ich, das ist super. Man muss auch fairerweise dazu sagen, das ist immer etwas, das mich ein bisschen stört, wenn Leute über Spiele reden, in dieser Art. Er hat das nicht alleine geschrieben, es gab irgendwie drei Autoren, die Dialoge geschrieben haben. Also ich weil es ist immer so, ja, hier der Star-Designer und er ist so ein genialer Typ, aber solche Sachen ja, sind ja, ja, klar, aber es ist ja, also die Leute, die das ja hauptsächlich, also das auch das Konzept geschrieben haben, sind ja Ron Gilbert und Gary Winnick. Und vor allem, wenn man sich das Ende einmal ansieht, und ich habe dann auch nachher, weil man muss ja für ich fand das richtig cool, dass man sich für das letzte Rätsel nochmal den Kickstarter angucken musste, um dann zu sehen, was du machen musst. wo ich mich auch frage, ob das von Anfang an so geplant war oder erst am Ende hinzukam. Und du dann ja diesen Prototypen siehst und einfach schon sofort merkst, die hatten schon dieses komplette Ende von Anfang an so im Hinterkopf. Und auch die ganzen Hauptcharaktere, also die fünf Hauptfiguren, waren schon fertig ausgearbeitet. Und es kamen einfach nur so ein paar Sachen noch hinzu. Aber dieses ganze Grundkonzept und alles, das stand schon so, bevor sie den Kickstarter überhaupt gemacht haben. Wo ich am Anfang einfach nur dachte, ja, wir möchten halt hier einen Kickstarter machen. Und das Spiel heißt Thimbleweed Park und ihr müsst hier irgendwie so einen komischen Mord aufklären und bla bla bla. Aber es war halt schon viel weiter ausgearbeitet. Aber ja, es ist immer so ein Problem, ich meine, es ist halt sehr einfach, es immer der Hauptfigur, also dem Director, ich meine, bei Filmen ist es ja genauso, dass das hauptsächlich ja die Qualität eines Films, gut oder schlecht, immer dem Director zugeordnet wird, wo die meiste Zeit, also sehr, sehr wenige Regisseure ihre eigenen Drehbücher schreiben und selbst dann auch mit Kameraarbeit und hier Director of Cinematography und so, das sind auch komplett andere Leute und das ist nur die oberste Ebene. Aber bei Thimbleweed Park sind halt, glaube ich, hauptsächlich Ron Gilbert, Gary Winnick und dann haben sie sich noch sehr schnell David Fox dazu geholt, der auch früher bei LucasArts gearbeitet hat und ich glaube, das waren so die drei Kernmitarbeiter, die früher auch Maniac Mansion und Monkey Island und so gemacht haben und der ganze Rest, die ich natürlich auch nicht irgendwie jetzt irgendwie runterdrücken will, aber ich kenne halt die Namen von diesen Leuten nicht. Aber das waren, soweit ich weiß, auch keine Personen, die damals mit diesen drei zusammengearbeitet haben. Ja, genau. Aber weil du jetzt eh schon über das Ende geredet hast, reden wir über das Ende. Reden wir über das Ende. Ich glaube, das ist so das Interessanteste, wenn da unsere Meinungen auseinandergehen. Denn für mich hat das Ende das Spiel wirklich so manifestiert als etwas, dass ich in ein paar Jahren, weil wenn ich so zurückblicke auf Monkey Island, dann ist das so wohlig und so schön, das ist so rund und so toll. Und das wird mir bei Thimbleweed Park, glaube ich, nicht so ergehen. Und das auch, ist auch, wegen dem Ende. Auch bei Teil 2 dann? Weil ich meine, Teil 2 hat auch ein sehr fragwürdiges Ende für viele Leute. Vor allem, weil Ron Gilbert ja anscheinend eine Idee hat, wie es weitergeht. Und das nicht die Idee ist, in der es LucasArts dann ohne ihn weitergeführt hat. Weil also ja, genau. Für die Leute, die es ja jetzt irgendwie vielleicht nicht wissen, dass bei Monkey Island 2 endet das so ein bisschen, dass dann sich auf einmal so herausstellt, dass LeChuck und Guybrush irgendwie Kinder sind, die in einem Freizeitpark herumspielen sind. Und das endet eben so, dass man nicht ganz weiß, ist es nun wirklich einfach nur so eine Farce gewesen, die irgendwie sich irgendwie Kinder ausgedacht haben? Oder ist es irgendwie ein Fluch, der hier drauf liegt und das Ganze ist irgendwie eigentlich noch in so einer surrealen Ebene und wartet nur darauf, aufgelöst zu werden? Was ja dann in, das war ja der Weg, den Monkey Island 3 getroffen hat, aber das kam, war eben ohne Ron Gilbert. Und er sagt ja die ganze Zeit, er möchte gerne die Lizenz zurückhaben und würde dann seinen Monkey Island 3A machen. Genau, ja. Ich weiß es nicht, aber ich spekuliere, dass das Ende von Thimbleweed Park zu tun hat mit dem, was Monkey Island 3 hätte werden sollen am Ende. Beziehungsweise, und wenn nicht, dann wahrscheinlich mit dem, was Fans spekulieren, was das Ende von Monkey Island gewesen wäre. Denn es gibt diese Fan-Theorie, die hast du vielleicht auch schon gehört. Nee, ich glaube noch nicht. Zu Monkey Island, dass die Wirklichkeit ist am Ende von Monkey Island 2, dass die ganze Geschichte von Monkey Island 1 und 2 wirklich Guybrush ist, der als Kind durch einen Vergnügungspark läuft. Und da gibt es verschiedene Beweise, die das stützen, wie eben verschiedene Elemente, die nicht in ein Piratensetting passen, wie der Grog-Automat in Monkey Island 1 oder der Feuerhydrant in Monkey Island 2, dass verschiedene Figuren zugeben, dass sie Schauspieler sind. Also, dass einer der Beleidigungsfechter in Monkey Island 1, der sagt, er ist irgendwie auf Vertrag für 3 Spiele hier oder so. Oder am Ende von Monkey Island 2 geht mir dann wirklich so hinter die Kulissen in dieser, ist ja keine Kanalisation, ist ja nur so ein Untergrund und hinter den Kulissen und dann kommt man auch bei Monkey Island 1 auf Melee Island wieder raus. Also das ist alles ganz nah beieinander, obwohl das ja Inseln sein sollen, wie bei einem Vergnügungspark. Und es wird eben gedacht, dass das quasi der Twist gewesen wäre am Ende von Monkey Island 3A, dass sich herausstellt, dass das alles nur ein Vergnügungspark ist und Guybrush ein Kind ist, der sich das vorstellt. Das würde auch erklären, warum die Piraten nicht wirklich piratisch sind, sondern so eine romantisierte Sicht, wo alle nett sind und Grog trinken und wenn sie kämpfen, dann mit so einem Spiel. Und in Thimbleweed Park, das Ende hat eben einen Twist und wir haben ihn jetzt noch nicht erwähnt, wir haben jetzt drum herum geredet. Wie gesagt, wir erwarten ja, dass ihr das Spiel gespielt habt, aber eben wenn nicht, der Twist ist, dass es ein Spiel ist und den Figuren wird das gesagt. Ihr seid Figuren in einem Spiel. Und ich muss sagen, wie ich da an den Punkt gekommen bin, da muss ich so ein bisschen facepalmen. Und ich, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wieso, aber ich hab das, ich kann jetzt mir keine direkten Beispiele ausdenken in anderen Medien, wo ich quasi was Ähnliches gesehen habe, wo quasi das Buch den Figuren sagt, ihr seid Figuren in einem Buch oder einem Film, so quasi ihr seid in einem Film. Aber ich weiß, das gab's schon öfter. Und ich hab so die Emotion damit, dass das nicht originell ist und dass sich nicht viel Spannendes damit machen lässt. Allerdings, was Thimbleweed Park tut damit, ist, dass es dann eben sagt, dass ihr seid in einem Spiel und das Spiel geht jetzt gleich zu Ende, ihr müsst eure Geschichten beenden. Und dann gibt es ihnen Gegenstände, die ihre Character-Arcs auflösen. Und das war super. Also wirklich jeder Einzelne kriegt dann das, was sie wollten im Prinzip. Und das ist sehr schön, insbesondere mit Franklin, dem Geist, und mit Ransom, dem Clown, fand ich super. Das war vor allem, dass das Geile ist, dass das komplett optional ist. Also du kannst auch direkt mit Dolores, weil Dolores kriegt halt so einen Ballonhund. Und das Spiel sagt dir, also wirklich der Ingame-Charakter von ihrem Großvater, was ein Onkel ist das, ne? Genau. Sagt dir dann, du musst im Kickstarter-Video gucken, da ist der Hinweis dafür versteckt. Und dann bist du so, und das ist allein schon so eine Meta-Ebene, die ich noch nie in einem Spiel gehabt habe. Also das allein. Das ist kein schweres Rätsel dann, weil du guckst dir diesen Kickstarter an. In dem Kickstarter-Video versucht dann der Charakter eben diesen Ballonhund mit der Leiche zu kombinieren. Und das ist dann der Hinweis, dass du zu der Leiche hingehen musst am Anfang. Was ich aber auch ein ziemlich coolen, so ein cooles Bookending finde, weil das Spiel fängt eben an mit dieser Leiche und endet dann dem, also zumindest in dieser Ebene in der Welt, endet dann mit dieser Leiche. Das fand ich allein schon so cool und du kannst es halt direkt machen. Also du musst gar nicht diese Character Arcs beenden. Das wird dir alleine überlassen, ob du das möchtest. Und ich fand die auch alle super, super umgesetzt. Also zum Beispiel dann Reyes, der so ein bisschen, er weiß, dass er eigentlich gar nicht richtig existiert. aber er möchte trotzdem einfach nur, dass, das hat sowas, ich weiß nicht, das hat sowas Ghost in the Shell-mäßiges, so implementierte Erinnerungen. Und obwohl er gerade merkt, dass seine Erinnerungen eigentlich gar nicht existieren, dass auch seine Mutter gar nicht existiert, dass sein Vater gar nicht existiert, möchte er einfach trotzdem das zum Abschluss bringen und die Autorin, also diese Journalistin, so einen Artikel drüber schreiben lassen, der eben dann dafür sorgt, dass sein Vater endlich nicht mehr zu Unrecht als irgendein Versager, der die ganze Pillow-Fabrik hier angezündet hat, darstellt. Das fand ich halt sehr cool. Und bei Ransom ist es noch so, dass du auch in der Rückblende, also bei ihm ist es dann so, dass man seine Rückblende, bei der er alle Leute beleidigt und dann so ein von so einer älteren Dame einen Fluch auferlegt bekommt, dass er sein Make-up nicht mehr abnehmen kann. Und das ist halt auch wieder so metamäßig, dass man dann zu Sandy geht, die damals, wenn man sie das erste Mal angesprochen hat, diese Rückblende aktiviert. Und über sie kann man diese Rückblende nochmal aktivieren, um darin in der Zeit zurückzureisen. Was eben auch dann nur auf dieser Meta-Ebene funktioniert. Und dann hat man trotzdem weiterhin die Wahl, einfach zu sagen, fuck it, ich mach das jetzt nochmal, ich bin jetzt nochmal ein Arschloch und beleidige trotzdem wieder alle. Und dann sagt er halt auch so, fuck, ich hab nichts gelernt. Das hab ich gemerkt, dass die Optionen immer noch da waren, ich habe sie nicht genommen. Da gibt's sogar extra ein Achievement für, wenn du das dann machst. Ich fand das so gut. Das ist super. Dass du trotzdem diese Wahl einfach nur lässt. Weil das fand ich, also diese ganze Charakterwandlung im Spiel fand ich super gut umgesetzt. Es gibt ja auch die Szene mit Dolores, wenn du das erste Mal mit Chuck sprichst. Und dann steht da unten, weil sie hat eben den Wunsch, Game Designerin zu werden, und Chuck möchte eigentlich, weil er sehr viel quasi in ihr sieht, dass sie seine Fabrik übernimmt, und sie möchte ihm eigentlich dann sagen, nein, mein Wunsch ist es, Game Designerin zu werden. Und dann klickst du auf diese Option, und anstatt das zu sagen, sagt sie eben so, I love you, Uncle Chuck. Und das fand ich einfach so eine richtig gute spielerische, also was halt nur ein Spiel umsetzen kann, zu zeigen, was sie sagen möchte, aber dass sie es nicht sagen kann. Und später im Spiel kannst du es eben dann noch mal, also du kannst es eben noch mal anwählen und dann halt wirklich sagen, wenn sie die Kraft dazu gewonnen hat. Das Gleiche macht ja auch Franklin, wenn er mit dem anderen Geist redet, würde dann sagen, du hast dann diese Option zu sagen, du bist ein, hier, you are a bully und sonst noch was. Und er sagt dann halt irgendwie einfach so, hier, Entschuldigung, dass ich dich störe. Und am Ende seiner Character-Arc kannst du dann eben dann hingehen und genau das sagen. Also das fand ich halt wirklich super, wie dass, obwohl das Spiel dir sagt, es ist alles nicht echt, es ist ein Spiel, das es trotzdem seine Charaktere weiterhin ernst nimmt als Figuren und nicht einfach sagt, okay, wir lassen jetzt alles fallen, ist alles komplett egal, Dramaturgie kann mich mal, dass das Spiel trotzdem noch das weiterhin führt und auch schafft. Also das fand ich dann, egal jetzt, wie man dieses Meta-Ende irgendwie dann finden mag, weil ich, wie gesagt, fand's ja sehr gut, dass das Spiel trotzdem seinen Charakteren treu bleibt und sie halt für voll nimmt und wichtig. Also ja, was du meintest, dem stimme ich zu, dass die Figuren, jetzt wissen sie, dass sie nicht echt sind, aber dass sie das trotzdem noch möchten, das gibt dem nochmal was extra Tragisches, und das hat auch funktioniert, das hat bei mir total gegriffen, das fand ich mega super. Das Beispiel mit dem Dialog, dass du was auswählst und sie können das nicht sagen, das war thematisch sehr gut umgesetzt. Das habe ich allerdings schon gesehen. Das war in Monkey Island 4 haben sie das mal gemacht und im dritten auch. Da waren es allerdings Gags. Hier ist es schöner umgesetzt. Aber das macht Thimbleweed Park allgemein. Bringt viele Game-Design-Entscheidungen und Gameplay-Entscheidungen in einem schönen Kontext, und emotional setzt es das um, sodass man neue Dinge sieht. Also Thimbleweed Park hat wirklich einige Dinge, die ich so noch nie gesehen habe. Ich kann mich auch nicht wirklich erinnern, wie Dolores, wenn sie versucht, wenn sie den Brief kriegt von Lucas Flem, glaube ich, hießen die Games. Yeah. Wenn sie den Brief kriegt, wenn du sagst, sie soll den aufmachen, dann muss man das ihr viermal sagen, bis sie es wirklich tut, weil sie so nervös ist. Das habe ich noch nie gesehen. Genau, genauso wie am Ende, wenn du das Spiel, also das das Spiel, in dem du dich befindest, sondern diesen Prototypen beenden musst, dann musst du dann auch noch mal mehrmals draufklicken, bis sie es eben macht. Genau. Bei Monkey Island 3 ist einer meiner Lieblingsgags, das ist direkt am Anfang, wenn man bei der Voodoo-Lady ist und sie einen fragt, also sie erzählt einem, dass die Kinder manchmal kommen zum Spielen und ob man Bilder von ihnen sehen möchte, ob man Fotos angucken möchte. Und alle Optionen sind eine Variation von Nein. Und egal, welche du nimmst, sagt Guybrush, vielleicht später. Und das ist schön. Das ist einer meiner Lieblingsgags, das musste ich einfach erzählen. Aber was du eben meinst, dass das Spiel trotzdem die Figuren ernst nimmt, obwohl es eben diese Meta-Ebene aufmacht. Ich finde, das hat doch die Figuren schon ernst genommen. Bevor dieser Twist kam, hatte es mich doch schon. Ich habe die Figuren wirklich sympathisch gefunden und ich wollte sehen, wie es mit ihnen weitergeht und was das Ende mit ihnen ist. Und als dann die Character-Arcs zu Ende gingen, auch wenn es optional ist, hat mich das super gefreut, weil ich die Figuren ja schon mochte. Es musste mir ja nicht diese Meta-Ebene aufmachen. Es hätte das nicht machen können und trotzdem einfach normal weitererzählen können. Und das hätte mir fast besser gefallen. Das meine ich. Deswegen finde ich das schade. Also bei mir ist es gerade deswegen, weil also ich fand, dass diese Meta-Ebene war halt dieses Hauptziel des Endes, das aufzumachen und dass sich das Spiel dann eben trotzdem noch hinsetzt und sagt, okay, wir haben so viel Arbeit hier reingesteckt in die Charaktere und es wäre jetzt, weil das hätte mich dann wirklich gestört, wenn sobald du erfährst, dass alles nur ein Spiel ist, dann auch sofort die Charaktere ihre Motivation verlieren und bla bla bla. Vor allem, und das ist ja bei Ray auch so hast, wo man ja nicht ganz weiß, ob sie jetzt nur eine Spielfigur ist oder nicht, weil sie holt ja dann dieses, was ich ja sehr cool finde, dieses Artefakt, was sie suchen muss, ist das hier Puzzle Dependency Chart, also quasi so das wichtigste Utensil eines Adventure Game Designers, was auch noch mal dann auf so einer weiteren Ebene funktioniert, so die irgendwie welche, was war das, ihre japanischen Business-Leute versuchen das irgendwie zu finden und da kann man sich dann direkt so japanische Game-Developer vorstellen, die versuchen das Geheimnis westlicher Point-and-Click-Adventures rauszufinden. Ja, das ist schön. Das, vor allem, wenn du früher mit ihr da hingehst und das anklickst, dann guckt sie auch so da drauf, hier Puzzle Penden, so sieht irgendwie aus, so bla bla bla, was ist das? Und dann so, could it be? Und dann dachte ich am Anfang, hey, was ist denn damit gemeint? Und als du am Ende dann rausfindest, dass du das eben holen musst, sehr cool. Aber also für mich war diese Meta-Ebene sehr, sehr geil, weil es mal so diese Fragen aufgegriffen hat. So, warum kannst du nur so und so weit in dem Spiel gehen? Warum ist das alles da blockiert? Warum ergibt dieser Aufbau der Stadt überhaupt keinen logischen Sinn, dass du hier sagst, ja, wir haben hier so und so viele Leute sind hier im Telefonbuch, aber eigentlich wohnen hier nur 80 Leute. Warum ist im ganzen Spiel kein einziges Wohnhaus zu finden? Warum sind das alles nur diese Arbeitsplätze von den Leuten bis auf die Mansion? Und das fand ich halt wirklich sehr, sehr cool umgesetzt und es hat auch diese ganzen anderen Spiel, also diese Fourth Wall Breaks in einen ganz anderen Kontext reingesetzt, also dass sie nachher halt dazu, dass es so für mich am Ende so rund geworden ist, dass eben genauso Sachen wie dieses Anspielung auf Sierra Games oder selbst dieses The Body is Starting to Pixelate und sonst was, das hat das Ganze einfach zu einer richtig runden Sache gemacht, dass es nicht einfach am Ende so ein störendes Element war, sondern etwas, was dem Ganzen noch was hinzugefügt hat. Für mich. Also deswegen fand ich es halt einfach genial umgesetzt und es war so ein kleiner Nerd-Moment, als das Spiel dich dann in diesen Prototypen reinlässt. Das war halt so ein richtiger Nerd-Moment und auch der Sound fehlt komplett, bis auf dass die Sachen, also nur die Sachen, die sie in der Kickstarter-Kampagne gezeigt hatten, also die Fabrik und das Hotel und das Eröffnungsding sahen halt wirklich halbwegs ausgearbeitet aus. Die restliche Stadt war einfach nur so hingeklatscht und die Arcade waren einfach dieselben Automaten aus Maniac Mansion da reingestellt. Ja. So einfach so die Assets übernommen, genauso wie die Küche in der Mansion drin und alles. Das fand ich einfach, fand ich was richtig Cooles und für mich ist es halt sehr, sehr wichtig, also ich bin, deswegen meinte ich halt so, hatte ich auf Twitter ja geschrieben, dass es so ein Yoko Taro-Ende ist, weil für Yoko Taro ist das Wichtigste, dass ihm ein Spiel etwas komplett Neues bietet. Also das, er hat so eine, in einem von seinen GDC-Talks hat er so einen Chart gezeigt, wo so, hier ist das, was Spiele insgesamt können. Und das in der Mitte dieser Punkt ist das Known, also das, was wir bereits kennen und gemacht haben. Aber darum befindet sich halt so ein riesiger Kreis das Unknown, was Spiele einfach nicht ausprobieren wollen oder einfach noch niemand gemacht hat. Und für ihn ist es halt sehr, sehr wichtig, dass seine Titel und auch andere Titel dieses Unknown irgendwie untersuchen. Und das war halt genau das, woran mich dieses Meta-Ende, vor allem wie weit es das getrieben hat. Also nicht einfach nur zu sagen, wir befinden uns in dem Spiel und dann ist gut, sondern eben wirklich noch, dass das so tief es ging am Ende, da sich so knietief da reingebeugt hat, das so umzusetzen, hat mich halt wirklich genau daran erinnert. Und also Das ist sowas, wo ich sage, diese Novelty davon ist für mich schon fast das Wichtigste irgendwie. Okay. Ich habe viele Dinge dazu zu sagen. Ich bin gespannt. Wo fange ich an? Erstens, das von Yoko Taro, dieses Zitat, wenn man es so nennen will, war das ein Zitat, kann ich nur 100% unterschreiben, genauso. Sowas möchte ich auch. Ich möchte auch, dass Spiele mehr Dinge tun, was sie noch nie getan haben, und ich möchte mehr Neues sehen, und vor allem möchte ich, dass Leute Spiele machen, die sonst nicht viel mit Spielen zu tun haben, weil da kriegt man oft interessante Sachen raus, etc. Aber ich glaube, da lag auch irgendwie mein Problem mit dem Ende von Thimbleweed Park. Zum einen hätte man diese coolen Gags mit dem, warum stehen 80.000 Leute im Telefonbuch, aber nur 80 Leute stehen im leben in Thimbleweed Park. Und diese ganzen Gags hätte man auch so machen können. Man hätte einfach so die Figuren fragen können, so, wieso kommen wir hier nicht raus? Wieso reden wir ständig mit einem Spieler? Ohne, dass du jetzt direkt sagen musst, das ist ein Spiel, weil ich als Spieler weiß ja, dass es ein Spiel ist. Ich weiß nicht, das bringt nicht so viel rein für mich, in dieser Ebene, also bei den Gags. Und die andere Sache ist, dass dieses Ende, so quasi, es ist ein Spiel. Das habe ich schon gesehen. Und zwar, ich wollte vorhin eben ein Bücher oder Filme oder so sagen, wo das so ist, aber da fallen mir keine ein. Aber wo ich es garantiert gesehen habe, und daran, das hat mich auch daran erinnert, wie ich, während ich Thimbleweed Park gespielt habe, und man kommt zum Bahnhof und man sucht da reinzugucken in dieses Häuschen, und der sagt nur, da drin ist ein unfertiger Raum. Oder ähnliche Gags, die halt darauf anspielen, dass es ein Spiel ist. Solche Dinge habe ich gesehen in Fan-Adventures. Ich nenne die Fan-Adventures. Ich glaube, das ist ein Begriff, der vielen was sagt. Oder sagt der dir was, wenn ich einfach Fan-Adventure sage? Meinst du einfach von irgendwelchen Laien erstellte Spiele, die ganz klare Tribute an irgendwelche bekannten Titel zollen, oder? Ja, genau. Also ich habe eben, wie ich jünger war und wie ich erkannt habe, boah, es gibt diese LucasArts Adventures, habe ich alle gespielt, die ich finden konnte. Und wie ich dann mit denen fertig war, bin ich ins Internet gegangen und habe geguckt, was es sonst noch so gibt. Und da habe ich einfach massenweise Fan-Adventures gespielt. Oder halt Amateur-Adventures. Und was die eben auch die ganze Zeit machen, ist genau das. Sie machen sich darüber lustig, dass es ein Adventure ist. Sie spielen die ganze Zeit drauf an, wo die Limits sind der Adventures und wo die Limits ihrer eigenen Talente sind und so weiter. Und ich habe da mindestens eins, das ist so lange her, aber ich weiß, es gab mindestens eins, wo es dann eben ist, es ist ein Spiel und am Ende, keine Ahnung. So, an das aber, hat mich das einfach erinnert. Aber hat irgendeins dieser Spiele auch die, weil das ist ja dann, hier dieses, wie ist das noch, Been There, Than That? Mhm. Hat ja auch sehr viele so Jokes drin, so dass die Charaktere eigentlich wissen, dass sie irgendwie in einem Spiel drin sind. Ich meine ja, wie gesagt, so Charaktere wie Deadpool sind ja komplett darauf aufgebaut. Und das Spiel, genau, hat selber eine Referenz dazu, auch wie Leute das Ende auffassen, wenn du diesen Filmgutschein einlöst in dem Automaten, was überhaupt für kein Rätsel benutzt wird, kriegst du ein Betamax-Tape. Und das Betamax-Tape ist Blazing Saddlers. Und dann sagen die Charaktere, also ja, Blazing Saddlers, ziemlich cooler Film. Ich fand das Ende nur sehr, hat mich nur echt enttäuscht. Und das Ende von Blazing Saddlers ist, dass die Charaktere durch die Kinoleinwand laufen. Also das ist so eine selbstreferenzielle spezielle, dass die Leute, dass eben die Entwickler von Thimbleweed Park sofort erkennen, dass sie halt auch so ein ähnliches Ende machen und dass sie schon damit rechnen, dass viele Spieler damit ein Problem haben werden. Also das fand gut. Ich halt sehr cool, aber Thimbleweed Park ist für mich das erste abseits von Deadpool, weil Deadpool hat das auch in einem der besten Comic-Reihen, ich weiß nicht, ob das dieses Deadpool Kills the Marvel Universe, ob das so heißt, aber es geht eben darum, dass er eben auch dann nochmal so komplett sich bewusst, also er hat irgendwie so einen nochmal einen kompletten mentalen Schaden und er kennt eben dann nicht nur, dass er eine Comicbuchfigur ist, sondern was das auch für Implikationen hat. Und dann gibt es auch später so eine Szene, wo Professor Xavier ihn dann irgendwie hier bla mit seinen mentalen Kräften untersucht und das rauskriegt und sich dann, glaube ich, selbst umbringt. So, als er das eben erkennt. Und das finde ich, ist einer der besten Comics, die ich jemals gelesen habe, eben weil es diese Thematik so ein bisschen genauer untersucht. Und ich fand auch, das hat Thimbleweed Park jetzt nicht ganz so. Also ich finde, es hätte noch am Ende noch ein bisschen mehr in diese Schiene gehen können. Aber ich fand, das war so das erste Spiel, wo Charaktere nicht in so einem Hahaha damit konfrontiert werden, sondern halt wirklich so ihnen bewusst wird, was das für ihre Existenzen alles so bedeutet. Erst recht, wenn dann irgendwie Chuck zu Dolores dann eben fragt, hier, kannst du dich daran erinnern, was ist mit deiner Mutter? Existiert die überhaupt? Kannst du dich daran erinnern, jemals eine Mutter gehabt zu haben? Kannst du dich daran jemals existieren, in eine Schule gegangen zu sein? Und ja, also das wurde halt von, wie gesagt, wenn man das jetzt auf Filme auch überträgt, von Sachen wie Ghost in the Shell halt viel besser schon und tiefgründiger analysiert, aber ich habe es halt noch nie in einem Spiel gehabt, dass es in diese Weise gemacht wurde. Und ich finde, man kann es noch besser machen, man hätte es noch viel mehr in diese Richtung drehen können, aber ich glaube, dann hätte es so tonale Schwierigkeiten gegeben, dass es vielleicht zu deprimierend geworden wäre auf einmal. Das weiß ich nicht. Das wäre dann, glaube ich, wenn Yokotaro das selbst gemacht hätte. Dann wäre es halt komplett einfach nur, oh mein Gott, ich bin jetzt depressiv, wenn ich dieses Spiel wirklich zu Ende spiele. Das stimmt, dass es nicht als Gag gemacht ist, weil das war in den Fan-Adventures immer so, dass es immer als Gag war und und jetzt ist Schluss. Ja, ja. Dass es ernsthaft ist, das ist wirklich neu. Ich denke da auch an Undertale, wo Undertale am Ende auch sagt, es ist ja ein Spiel und wenn du das Spiel nicht, also wenn du das Ende erreichst, dann wirst du ja aufhören, aber ich bin der Bösewicht und ich möchte, dass du für immer spielst. Also ja, ziehe ich dir das gute Ende vor der Nase. Stimmt, weg. Also da hatte das Undertale, glaube ich, ein bisschen besser auch eingebaut. Vor allem, ich glaube, da wissen doch eigentlich nur Flowey und Sans, dass sie... Undertale-Spoilers übrigens. Also wie schlimm, wenn du einen Spoiler-Cast machst zu einem Spiel. Aber ich meine, wer hat denn Undertale noch nicht gespielt mittlerweile? Und ich glaube, alle Leute, die Undertale noch nicht gespielt haben, sind so von der Fanbase weggetrieben geworden, dass sie es nicht mehr spielen. Das glaube ich auch, Das sind da wirklich die einzigen Charaktere, die das wissen, oder? Flowey und Sans, ja. Das meine ich auch. Aber es kommt auch wirklich am Ende nur wirklich raus. Flowey sagt es am Anfang, deutest du drauf hin, aber du siehst ihn ja eigentlich, also du redest nur mit ihm am Anfang und am Ende. Und am Ende kommt das dann wirklich so raus wie, ja, es ist ja alles nur ein Spiel. Aber es ist dann nicht so ein Twist, sondern es ist einfach eine Wahrheit, die gesagt wird. Vor allem, weil es halt wirklich sehr gut das noch thematisiert, den Neustart eines Spiels. Dass du jetzt sagst, du lässt diese Charaktere jetzt in diesem Zustand, aber sobald du neues Spiel startest, lässt du sie eben dieses ganze Chaos nochmal durchleben und führst alles wieder auf den Ursprungszustand zurück. Und das war halt wirklich so ein Moment, der mich dazu gebracht hat, dieses Spiel seitdem nicht mehr anzurühren. Weil ich halt wirklich obwohl es halt voll fiktional einfach nur ist und mir scheißegal sein kann, hat es halt mich halt wirklich dazu gebracht, so, ja, ich fühle mich diesen Charakteren so sehr verbunden, dass ich sie einfach jetzt in diesem von mir erbrachten Zustand lassen möchte, in diesem True Ending. Das ist halt wirklich, also da ist Undertale nochmal einen ziemlich krass guten Schritt voraus. Aber wie gesagt, also ich finde, hätte Thimbleweed Park weitergehen können und man hätte das auch noch thematisch, glaube ich, besser ins Spiel einbringen können. Vielleicht hätte man sogar noch diese Frage nach Existenz, weil die ist ja jetzt nichts, was eine sonstige Thematik im Spiel ist. Also es gibt ja höchstens nur noch sowas wie bezogen auf irgendwelche Schuldgefühle, dass ich irgendwas nicht gemacht, also jetzt im Fall von Franklin, dass er sich nicht getraut hat, irgendwie Chuck gegenüberzustehen, sowas zum Beispiel. Aber es gibt jetzt keine irgendwie einheitliche Thematik der Charaktere, die damit einhergeht, mit diesem dieser ganzen Frage nach Existenz. Das hätte, glaube ich, noch besser funktioniert dann. Ich glaube, in die Richtung geht's auch, dass ich so ein bisschen enttäuscht bin. Ich will nicht super negativ klängen. Ich liebe das Spiel. Ich habe es sehr, sehr gerne gespielt. Aber ich weiß nicht, wenn ich an Monkey Island denke, dann denke ich halt, ja, das ist eine tolle Geschichte. Und bei Thimbleweed Park denke ich mir, das sind tolle Figuren, die ich sehr gern mag. Und das sind tolle Szenarien und tolle Versatzstücke, aber als Ganzes kommt es bei mir nicht auf dieselbe Stufe wie Monkey Island. Ich glaube, das ist auch sehr schwer. Also, wenn man jetzt, ich meine, Monkey Island kann man halt mit dem Abstand von, wann kam das raus? 88? 89? 1990 war, glaube ich, Monkey Island und 92 war Monkey Island 2. Ah, okay. Also, jetzt schon mit dem Abstand von knapp 30 Jahren. das betrachtet man, glaube ich, dann ein bisschen anders, als wenn man jetzt gerade frisch Thimbleweed Park hat. Kann sein, dass man dann eine ganz andere, ganz anderes Gefühl dazu hat, nochmal in 3 bis 4 Jahren oder so oder später. Das ist immer sehr schwer zu sagen. Also spielerisch kann man das, kann ich das leichter machen, gerade weil ich jetzt erst nochmal sowas wie Day of the Tentacle und Grim Fandango in der Remastered-Version gespielt habe. Und ich freue mich auch schon riesig, da kommt jetzt, glaube ich, auch diesen Monat das Remastered von Full Throttle, weil das habe ich nie, das ist das einzige LucasArts-Adventure, was ich nie gespielt habe bisher. Also alle anderen habe ich damals in meiner Kindheit gespielt. Das ist das einzige, was ich bis heute nicht gespielt habe. Weil ich glaube, das durfte ich damals nicht. Ich glaube, meine Mutter war selber. Also ich bin nur über meine Mutter an LucasArts Adventure gekommen, weil sie ein großer Adventure-Fan ist. Und ich glaube, Full Throttle war ihr irgendwie so, das ist nichts für dich. So, das geht hinzu so mit Bikern und Gewalt und bla und allem. Deswegen bin ich da echt mal gespannt drauf. Aber vor allem, also ich war sehr überrascht, wie gut sich Day of the Tentacle gehalten hat in der Remastered-Version. Weil das ja. Ich habe das davor, ich glaube in den 90ern irgendwann, also so 2-3 Jahre nachdem es rauskam, gespielt und seitdem halt nicht mehr. Und die Rätsel waren halt so gut, dass ich mich entweder an alle Rätsel noch erinnert habe oder den Rest selbst so rausbekommen habe, natürlich. Zum Glück habe ich mich an das hier Rätsel mit dem Wagenwaschen erinnert, weil der Hinweis im Spiel ist schon zwar legitim, aber wenn du noch nie was davon gehört hast, dann ist es halt, vor allem weil auch Dave Grossman im Audiokommentar sagt, so, für ihn war das halt ganz natürlich. Also für ihn war das hat man, er ist davon ausgegangen, das wäre eine Weisheit, die jeder kennen würde. So wie bei mein uns. Mein Vater, ich habe ihn gefragt und er wusste das auch. Also jeder. Ja, sowas. Aber nein, nicht jeder. So bei uns würdest du halt sagen, ja, hier, du hast einen Teller nicht aufgegessen und deswegen regnet es am nächsten Tag. Davon gehst du halt aus, das kennt jeder. Aber du hinterfragst diese anderen Sachen, die dir genauso beigebracht werden, wahrscheinlich nicht mehr. Aber ansonsten war das auch ein sehr fantastisches Spiel, was eben auch sehr gut mit diesen Hinweisen arbeitet auf die Rätsel, dass du fast überall durch Interaktionen oder gewisses Foreshadowing, irgendwelche Sachen, die Charaktere sagen oder durch die Itembeschreibungen und sonst was, wirst du immer in diese richtige Fährte gelotst, ohne dass das Spiel dir direkt die Lösung verrät. Also genauso wie bei Thimbleweed Park hatte ich jetzt nie das Gefühl, das Spiel sagt mir die Lösung. Aber ich hatte auch nie, bis auf ein Rätsel hatte ich halt nie das Gefühl, dass das Spiel mich halt komplett alleine lässt. Ja, genau. Ich finde auch Day of the Tentacle und vielleicht die Monkey Island 1 und 2 oder 3 auch, sind die LucasArts Adventures, die sie noch am besten gehalten haben über Zeit. Mit der Zeit. Ich glaube, was sich gar nicht gehalten hat, finde ich, ist Sam & Max von den Rätseln her. Ja. Also so, dieses Rätsel, wo du drauf kommen musst, irgendwie Bungee-Jumping in den, dieses riesige, größte Wollknäuel der Welt zu machen, um da Items rauszuholen mit einem Magneten. Bitte was? Das ist so typisch. Ich meine, jetzt, wo Telltale das aufgegriffen hat und die haben auch mal die Comics von Sam & Max verkauft in so einem zusammen, ich weiß nicht, gesammelt Bund. Und das habe ich mir mal gekauft und alle durchgelesen und das ist einfach so abstrus. Aber da merkst du, wie die Rätsel zustande kamen, weil sie versucht haben, wirklich das Writing der Comics umzusetzen. Und diese Comics sind so typische Underground, American Underground Cartoons, die einfach nur bekloppt sind zum Teil. Wenn du dann von der Click Adventure rausmachst, dann kriegst du halt auch sowas raus. Das war, also da weiß ich auch noch, dass ich also mehrfach in Lösungen geguckt habe. Ja. Beim ersten Sam & Max und auch die drei Telltale-Staffeln, da gab es auch sehr viele, also generell die Telltale-Spiele vor The Walking Dead hatten sehr, sehr viele Probleme. Ich habe auch vorletztes Jahr kam noch mal diese auch 30th Anniversary Edition für Zurück in die Zukunft raus. Als das Spiel in so einer Komplettpaket Retail, hab das da mal durchgespielt. Und es ist zum Ende hin, wird es einfach nur so verkompliziert, einfach nur der Komplexheit willen. Irgendwie so, ja, wir können einen Schwierigkeitsgrad nur erstellen, indem wir Rätsel unlogisch mit möglichst vielen Schritten aufbauen, auf die Spieler gar nicht kommen können, richtig. Und das Schlimme ist, dass wenn du dich ja in so Adventure-Foren rumtreibst und auch damals bei Broken Age, wo ich finde, die zweite Hälfte von Broken Age ist durch die Fans ruiniert worden, weil Double Fine zu sehr auf die Bäcker gehört hat, die gesagt haben, der erste Teil ist viel zu einfach, wir brauchen wieder diese komplizierten Rätsel aus den alten Adventuren und das war gut so, wenn man da keine Hinweise bekommt. Also wirklich, ich war ja Bäcker, ich habe mich ja auch in den Foren rumgetrieben, das war einfach so. Und die zweite Episode kam raus und so, ja, voll geil, endlich wieder hoher Schwierigkeitsgrad. Und so, ja, aber die Rätsel sind scheiße. Also wirklich, der zweite Teil, ich habe es, glaube ich, bis heute nie durchgespielt, weil ich den zweiten Teil von Broken Age so scheiße finde. Weil ich habe hier oben bei mir die Retail-Version davon liegen, die halt nur für Bäcker gab, die irgendwie über $100 gegeben haben. Der einzige Grund, warum ich nicht sauer bin, ist die Dokumentation, die auf Blu-ray beiliegt, die auf fünf Blu-rays drauf ist, mit irgendwie, die geht ja irgendwie so 15 Stunden und hat nochmal 35 Stunden Bonusmaterial. Ich habe die auch extra nochmal nachgekauft, weil die so super ist. Oh, nee, und das ist irgendwie so, ich finde das Schlimmste Adventure-Spiel sind teilweise, sind die Fans und dass die Fehler des Genres irgendwie nicht eingestehen. Ja, und damit verschlimmern in den Spielen. Ich weiß nicht, wie bist du da irgendwie mehr drin, weil du hast dich auch auf deinem Kanal sehr viel mit in letzter Zeit dann auch mit den Adventure-Spielen wie jetzt Toonstruck oder The Last Express auseinandergesetzt. Bist du da irgendwie jetzt noch mehr in so einer aktuellen Community die drin, wie das Leute, ich meine, in Deutschland ist die ja vor allem sehr groß eigentlich noch. Ich gucke eigentlich kaum in Foren von speziellen Spielen oder so. Ich weiß nicht, ich sehe da eigentlich auch kaum was Produktives. Es regt mich eigentlich immer nur auf, wenn ich in Reddit reingucke oder in Forum und die Leute da einfach Dinge sagen, die, von denen ich weiß, dass die Entwickler da eh nicht hören. Die Rätsel müssen viel, viel schwerer sein oder so. Das ist ja, was glaubst du denn, was der Designer von den Spielen tut? Der weiß ja ganz genau, was das für eine Art Spiel sein wird und wie die Schwierigkeiten sein werden und die testen das ja auch. Und klar, man muss irgendwie aufs Feedback natürlich hören, aber auf der anderen Seite, es wird zum Beispiel etwas, das immer wieder gesagt wird, ist, dass es scheiße ist, dass moderne Adventures die Verben nicht mehr haben. Das ist nur noch zwei Klick, also Linksklick oder Rechtsklick oder meistens nur noch ein Klick Interface ist. Und dadurch sind sie viel, viel einfacher oder zu einfach. Und die Verben bringen nichts. Das siehst du in Thimbleweed Park eigentlich auch. Ich habe mich so gefreut, dass das Verben-Interface wieder da ist und dass ich wieder sagen kann, schiebe dies, drücke dies, öffne dies, schließe das. Aber drücke, ziehe, schließe, öffne machst du eigentlich nie. Das ist immer benutze. Alles ist benutze. Das ist auch was ich ganz kurz in meinem Video auch anspreche, dass es halt dieses Verbensystem nie ausreizt. Also es ist so da, es ist seiner eigenen Willen eigentlich nur existiert ist. Der einzige Charakter, der ich finde, der es ein bisschen mehr benutzt, ist Franklin. weil die ganzen Verben in seine Geistfähigkeiten umgewandelt werden. Auch wenn er zu 99% trotzdem nur Seppen benutzt und das, ja. Ich weiß gar nicht, wird das Blasen das überhaupt cool. für ein Rätsel benutzt? Das Kühlen wird für ein Rätsel benutzt. Ja, du musst ja den Kuchen musst du zu einem Eiskuchen ja, machen. Ja, aber das machst du ja durch das Kühlen. Aber es gibt ja noch die Fähigkeit Ach Pusten, so. Womit ja der eine Geist die Tür dreht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das haben die eingebaut, weil der eine Geist das kann. Und vielleicht sollte es für irgendein Rätsel benutzt werden. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass du es für irgendein Rätsel nutzen musstest. Musstest irgendwie im Spiel. Ja, ich auch nicht. Aber das ist halt auch wirklich dieses Die Verben existieren einfach nur, weil die Verben existieren. Und es führte sogar, hatten wir eben kurz vor dem Podcast drüber gesprochen, zu diesem einen Rätsel, wo du das Checkbook öffnen musst. Und das Spiel ist eigentlich so designt, dass, also ich habe es auf der Konsole gespielt, mit dem Controller, und dass, wenn du den X-Button drückst, zumindest auf dem Xbox One Pad, dass das bei Personen automatisch Leute anspricht und bei Gegenständen diese automatisch untersucht. Und wenn du ein Buch hast, wird dieses direkt geöffnet. Nur bei diesem einen diesem Checkbook eben nicht. Und das führte dazu, dass du vom Spiel irgendwie vorher 8 Stunden konditioniert wurdest, dass wenn du ein Buch untersuchst, es auch automatisch geöffnet wird. Und wenn es dann eben nicht der Fall ist, denkst du gar nicht darüber nach, dass du erst mit Öffnen draufgehen musst, vor allem weil der Charakter keinen Hinweis gibt. Und das ist dann so dieses, so ein Zwangrätsel, was nur existiert, um irgendwie dieses Verbeninterface zu rechtfertigen. Und ich wüsste auch nicht, wie man das. Ich glaube, man müsste viel unterschiedlichere Verben irgendwie haben. Und selbst dann würde es die meiste Zeit wahrscheinlich eher frustrierend sein, weil du denkst, ja, das ist doch auch logisch, wenn ich das jetzt anwende. Also ich glaube, es ist auch in Thimbleweed Park einfach nur, es ist da, weil es dieser Nostalgie dient. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Also, weil ich finde es auch nicht störend. Ich finde es auch ganz angenehm, das mal wieder da zu haben. Aber es fügt spielerisch und von der Game-Design-Seite den Rätseln einfach keine weitere Ebene hinzu. Genau, so ist es. Und deswegen macht man es auch bei The Dalek nicht mehr oder so. Das erste The Dalek-Spiel, Edna bricht aus, hatte es ja und hatte sich sogar den Anspruch gesetzt, dass jede einzelne Aktion mit den Verben bringt einen einzigartigen Spruch. Stimmt, genau, dass es zu allem irgendwie einen Text geben sollte. Ja, und das hat ihn in den Wahnsinn getrieben und deswegen hat er es nie wieder gemacht. Wie ist eigentlich deine Meinung zu den The Dalek-Spielen? Also, es gibt ja die von The Dalek entwickelten Spiele und die von The Dalek gepublishten Point-and-Click-Adventure. Wie sind deine Meinung zu den Titeln? Ich habe, glaube ich, kein The Dalek gepublishedes gespielt, außer die deutschen Versionen von Telltale, die The Dalek ja auch gepublished hat. Ich glaube zum Beispiel dieses Randall's Monday, das ist von The Dalek gepublished und ich glaube auch The Inner World ist auch nur von ihnen gepublished gewesen. Oh, The Inner World habe ich in Let's Play gesehen. Ich glaube, so bei Gronkh geguckt. Und The Inner World, fand ich sehr, sehr schön. Also das fand ich optisch sehr, sehr schön, aber vom Es war ein bisschen seicht vom Gameplay und von der Story her, aber keine Ahnung. Von der Story war es eher so deine erste dein erster totalitärer Start für 5-Jährige oder so. Ja, sowas. Ich weiß nicht, ich fand's nett. Nee, aber die von The Dalek entwickelten Sachen, also ich meine, das ist ja hauptsächlich, sind das ja die Edna bricht aus, Deponia und The Whispered World und die DSA-Spiele. Oder? Gibt's sonst noch was? Es gibt viel, viel mehr. Es gibt, du meinst die DSA, stimmt, jetzt habe ich erst verstanden. Ja, die Satinas-Ketten und so genau. weiter. Ich habe nicht alle gespielt. Ich habe die Deponias alle gespielt, da gibt es inzwischen 4. Mhm. Edmund bricht Haus. Im Prinzip alles von Jan Müller-Michaelis. Das The Whispered World habe ich nie weit gespielt. Und das beiß ich mich immer, weil es gibt ja auch einen Nachfolger mit Silence. Aber Silence habe ich dafür gespielt, weil ich habe mir extra nochmal gedacht, ich versuche jetzt nochmal The Whispered World, bin aber immer noch nicht reingekommen. Und ich habe gedacht, ist jetzt scheiß drauf, ich habe Silence eh schon gekauft, ich spiele jetzt Silence. Und Silence, ich weiß nicht. Also alles, was nicht von Jan Müller-Michaelis ist, habe ich entweder nicht gespielt oder was ich gespielt habe, fand ich nicht so beeindruckend. Das Silence ist wunderschön. Das ist das hübscheste Grafik-Adventure, das es gibt. Aber Es ist auch einer der am wenigsten interessantesten Grafik-Adventures, wie es gibt. Also das Writing ist wirklich mau, auf niedrigem Niveau, die Dialoge und das World-Writing und so weiter. Sieht wunderschön aus, aber weiß nicht. Aber das habe ich auch nicht so weit gespielt. Ich bin dann zu sehr abgelenkt worden von anderen Spielen. Dann die DSA-Sachen habe ich nie angefangen. Das Rabbit, wie hieß das? Mit dem Hasen. Night of the Rabbit? War das Night of the Rabbit, genau. Witzige Geschichte, da hatte ich sogar die Möglichkeit vorzusprechen für den Protagonisten, für den Jungen. Ja. Und sie haben mich nicht genommen, weil ich zu alt klinge. und eine Freundin spricht da den Hasen, der da mitgeht. Und das habe ich aber nicht gespielt. Ansonsten glaube ich auch nicht. Ich vergesse jetzt sicher irgendwas. Aber die Jan-Michaelis-Sachen sind mega geil. Und die anderen, die ich gespielt habe, habe ich entweder keine Meinung dazu oder war ein bisschen unterkühlt in meiner Meinung. Aber ich weiß nicht, ich wollte jetzt eigentlich auch nicht zu Telltale sagen. Zu den Deponias habe ich das waren meine ersten Videos, war zu Deponia. Und mich haben Leute gefragt, ob ich nicht zu Doomsday, zum vierten Deponia, ein Video machen kann. Dabei ist in Doomsday, sagen sie genau das, was ich gesagt habe in meinem Video zu Deponia 3, kommt vor in Doomsday. Das ist eigentlich der ganze Grund für Doomsday, ist, weil Leute das Ende von Deponia 3 scheiße fanden. Und in Deponia 4 erklärt Rufus zu sich selber aus der Vergangenheit, warum das Ende wichtig war, so wie es war. Wichtig und richtig war. Es ist das, was ich gesagt habe. Insofern habe ich nichts hinzuzufügen. Ich glaub, also Deponia habe ich nur den ersten gespielt. Den habe ich jetzt auch nochmal. Ich wollte, weil es gab den, der erste ist für die PS4 rausgekommen auch. Den gab es jetzt auch in so einem THQ-Bundle irgendwie so. Humble-Bundle für PlayStation. Ich weiß nicht, ob sie die anderen Teile auch noch für Konsole rausbringen, dann würde ich sie wahrscheinlich auch noch mal durchspielen. Ich weiß halt nur, dass Deponia mich vom Humor und vom Setting und vom Art-Design und allem mega begeistert hat. Aber es hatte auch so viele dumme Rätsel irgendwie, wo wieder, war das im ersten Teil? Mit der Wünschelrute? Ja. Mit dem Wasser, wo es so, das war das Dümmste überhaupt, wo die Wünschelrute nachher der Schlüssel ist, irgendwie zu dem was war das irgendwie, dem Tisch von deinem Vater oder so und darin war da ein Glas Wasser oder oh ja, genau. Mein Gott. Ich habe immer das Gefühl, die werden ein bisschen zu sehr hoch gelobt, einfach aus dem Grund, weil es keine Konkurrenz gibt, wirklich, weil für mich machen sie halt, setzen sie eben den Trend der alten Spiele fort und das Design, also das wirkliche Rätseldesign bei den Spielen, verbessert sich halt irgendwie nicht und ich habe einfach das Gefühl, dadurch, dass die Kernzielgruppe, also weil, ich meine, das muss ich ihnen auch zugute halten, dass sie nicht einfach sagen, wir versuchen hier Spiele für den Massenmarkt zu machen, sondern sie sehen ein, dass sie sich dass Nischenprodukte sind und richten sich dementsprechend zu 100% an diese Nische. Und das sind eben genau diese Leute, die auch irgendwie nicht drüber nachdenken, dass es gutes und schlechtes Rätseldesign gibt in Adventure und nicht alles nur einfach von irgendwelchen Casuals verschrien ist. Und gerade irgendwie das, also was ich halt ganz grausig fand, war das Harvest Neue Augen. Also weil Edna bricht aus, fand ich echt cool. Aber Harvest Neue Augen hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich fand auch den Humor zum Weglaufen einfach nur in dem Spiel. Das war so tryhard, möchte gern edgy irgendwie. Das weiß ich auch noch, da habe ich damals, als ich für Eurogamer geschrieben habe, habe ich eine Vorschau geschrieben. Und die war nicht negativ, aber die war halt nicht besonders positiv. Und es war, glaube ich, die negativste Vorschau, die Dedelic erhalten hat. Und dann hat mich auf der Gamescom der PR-Sprecher von denen so nochmal so voll zur Sau gemacht und drauf angesprochen, so, was das bitte sollte. Und dann habe ich auch gesagt, was ist denn hier los? Ich habe meine Meinung kundgetan. Nur weil euch alle anderen in der deutschen Spielebranche in den Arsch kriechen, heißt das doch nicht, dass ich irgendwie alles gut finden muss, wenn ich irgendwie legitime Kritik habe. Und das lasse ich mir erst recht nicht von dem PR-Fuzzi irgendwie sagen. Das war einfach so. Und ich glaube, seitdem ist mein persönlicher Bezug zu Dedelic generell geschädigt. Okay, okay. Also, weil du meintest, der Deponia 1 und Rätseldesign, überhaupt, die Jan Müller-Michaelis Rätseldesign würde ich nicht auf ein Podest stellen. Deswegen mag ich die Spiele nicht, nicht wegen dem Rätseldesign. Ich weiß nicht. Bei Jan Müller-Michaelis ist es wirklich das Writing, ist die Geschichte und die Gags mag ich auch gern. Das muss ich wirklich sagen. Also, was mich an Deponia geholt hat, war eben das ganze Audiovisuelle und das und der Humor. Auch super vertont, Deponia und halt Audioregie, alles mega, mega super. Aber die Rätsel sind wirklich nicht so die Sonne. Du hast allerdings, wenn du den zweiten, dritten und vierten nicht gespielt hast, dann hast du nicht mitbekommen, wie er schon versucht, originelle Rätsel zu bringen. Im zweiten Teil zum Beispiel gibt es ein Rätsel, wo er in ein Geheimversteck rein möchte und da muss er ein Klopfzeichen machen. Ist das mit dem Ton ausmachen? Ja, genau, du musst da die Musik ausschalten, weil das ist so eine Percussion-Musik und die bringt ihm aus dem Klopfzeichen raus. Das ist super. Oder auch im zweiten oder im dritten gibt es ein Rätsel, wo du über etwas drüber laufen musst, immer wieder. Es liegt so Knickerfolie am Boden. Und ich glaube, das ist ein Postroboter, der dir sagt, er macht immer seine Arbeit, außer wenn er Knickerfolie hört. Und da liegt halt irgendwo, du musst ein Paket abschicken. Das ist wieder so ein Kacke-Rätsel. Du musst ein Paket abschicken, du kannst die Taube festlegen und das Gewicht des Pakets über irgend so ein kompliziertes System. Und du musst ein zu schweres Paket mit einer zu kleinen Taube losschicken, sodass sie das Paket fallen lässt. Ah ja, und das Paket muss groß sein, damit es mit Knickerfolie ausgepolstert wird, sodass, wenn sie das Paket fallen lässt, dass am Boden die Knickerfolie liegt. So, das war der erste Teil. Und der zweite Teil ist, dass du da mehrmals drüber laufen musst. Du musst also hin und her klicken, damit Rufus drüber läuft. Und da denkst du einfach überhaupt nicht mehr dran, nach 20, 30 Jahren Point-and-Click-Adventures, dass du quasi mit dem Laufen auch etwas tust. Weil eigentlich ist Laufen einfach immer nur beweg dich, damit du da bist, aber nicht, du bewegst dich tatsächlich im Raum. Und das zum Beispiel fand ich auch originell. Also wer, und lauter solche Sachen sind schon drin. Das mit dem Ton leiser machen beim zweiten Teil, das habe ich mal gelesen, aber das ist halt auch sowas, gibt's da irgendwie, ich habe halt nur gehört, er sagt dann ja, die Musik ist zu laut. Aber wie sollst du darauf kommen, dass es irgendwie der Ton vom Spiel ist, den du ausmachen musst? Weil das ist jetzt. Ich weiß das es ist ja, nicht. Das ist ja nicht so wie bei Metal. Das ist ja so ein Metal Gear Solid-Moment. Aber da sagt ja das Spiel ja irgendwie hier: Put the first controller in the second control port. So Psycho Mantis can't hear your thoughts. Understood. Ich weiß auch nicht. Ich fand. Keine Ahnung. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin der Typ Adventure-Spieler, weil ich die Spiele hauptsächlich wegen der Geschichte spiele, dass sobald ich 10 Minuten festhänge und sobald ich das Gefühl habe, ich habe alles ausprobiert, was mir einfällt, sofort zur Komplettlösung. Ich renne sofort hin, weil ich will einfach nur weiter und ich möchte durch. Ja, aber das ist doch genau dieses dieser Tod der Adventure-Spiele, weil die meisten Leute haben ja Adventure-Spiele damals aus diesem Grund gespielt. Und Adventure-Spiele waren die einzigen Spiele zu der Zeit, die einem wirklich diese Geschichten und diese Welten und Stories und Charaktere geboten haben. Und als dann andere Genres aufgeholt haben und einem ebenfalls gute Charaktere, Geschichten, Erzählungen, audiovisuell alles geboten haben, sind die Leute eben dahin gewandert und nur die Hardcore-Gemeinde ist eben bei Adventures geblieben. Ja, und deswegen hat sich Telltale ja auch umgewandelt, sodass es nur noch Walking Deads macht, auch wenn es nicht direkt The Walking Dead ist. Weißt du, was ich meine? Dass sie nur mehr diese cineastisch-linearen Spiele machen ohne Rätsel. Das merkt man ja auch. Das erste Walking Dead hat ja sogar noch Rätsel. Es hat ja Inventar-Puzzle. Ja. Und das haben sie danach auch komplett weggelassen, wo ich finde, das ist ein total legitimer Weg, das so umzusetzen. Und sie haben das vor allem in Tales from the Borderlands am Ende auch sehr cool genutzt, wie sie ihre Mechaniken der Quicktime-Events anders interpretieren können. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Ich hab's, ja, ich liebe Tales from the Borderlands. Also für mich ist es auch das Beste von den Telltale-Spielen. Und dann weißt du ja, welche Sequenz, weil ich will die jetzt nicht spoilern, aber welche Sequenz in der letzten Episode vorkommt, wo die Quicktime-Events anders in den anderen Kontext gepackt werden. genau, und sowas sind die darin halt gut, aber es schafft eben diese Probleme, die man hatte, mit Rätseln vor allem, einfach so, okay, anstatt das zu lösen, werfen wir es einfach um und gehen einen komplett anderen Weg. Also, und ich finde halt, Thimbleweed Park zeigt, dass es wohl, dass es sehr wohl möglich ist, ein modernes Point-and-Click-Adventure zu machen, das eben nicht in diese Fallen der alten Spiele tappt und ein, weil ich hatte wirklich am Anfang auch die Befürchtung, jetzt werde ich hier wieder irgendwie stundenlang festsitzen vielleicht und auf irgendein dummes Rätsel, auf irgendeine dumme Lösung nicht kommen. Und es gab halt nur diesen einen Moment, wo du das geheime Versteck im Wald finden musst, weil das Spiel dir einfach da nicht genügend Hinweise gibt, dass das Versteck überhaupt im Wald ist und dass du dann so eine komische, giftige Substanz dazu nutzen kannst, dass Leute mit ihren Füßen daran kleben bleiben und Fußspuren hinterlassen. Aber jeder weiß, dass radioaktive Substanzen kleben. Ja, ja, genau. Und bis auf dieses eine Rätsel sind halt die anderen Sachen so gut verbaut, dass du eigentlich immer nur am Ende dich beschuldigen kannst. Also es, weil das ist, also das habe ich, das sage ich dann auch in dem Video, aber das ist der eine Satz, was so der Tod für jeden Adventure-Game-Designer bedeutet, ist dieses, wie hätte ich darauf kommen sollen? Ja. Ja, und, also wie gesagt, ich bin genau der Typ, der Adventure-Spiele umgebracht hat, weil ich quasi mit einer Komplettlösung neben dem Spiel, bevor ich überhaupt angefangen habe, habe ich mir Komplettlösungen schon auf den zweiten Monitor gepackt, bereit, einfach nur rübergucken, damit ich niemals festhänge. Und ich habe in Thimbleweed Park zweimal in der Komplettlösung geguckt. Und ansonsten habe ich alles selbst gemacht und es hat sich so gut angefühlt, alles selbst zu lösen. Und das, ja, aber es wirklich liegt es am Design und nicht nur an mir. Ich meine, ich habe auch jetzt viel Erfahrung mit Adventure-Spielen und so Sachen wie Brief öffnen, dafür, dass man irgendwie Wasserdampf dafür braucht. Das habe ich jetzt auch schon in anderen Adventure-Spielen gesehen und in Filmen gesehen. Das war nämlich der Grund, warum ich zuerst das Feuer entfacht habe im Kamin. Weil ich dachte, das ist halt wieder dieser alte Trick, beim Feuer halten und sonst was. Und dann hat das eben nicht funktioniert. Und dann erst auf diese total banale Idee, ja, pack's doch einfach in die Mikrowelle zusammen mit einem Glas Wasser. Also so würde ich das ja auch heutzutage eher machen. Ja, und dann funktioniert ich habe auch schon Teekessel gesucht, nur, weil ich dachte, es muss wie ein klassischen Ansatz sein. Ja, ja, genau. Das fand ich halt sehr, sehr cool. Aber für mich zeigt eben Thimbleweed Park, dass es das traditionelle Point-and-Click-Adventure sehr wohl noch einen sehr gut umgesetzt werden können und es nicht einfach nur blinde Nostalgie ist, weil es sich, also gerade weil ich eben jetzt nochmal besonders Day of the Tentacle durchgespielt habe und es fühlt sich einfach an wie eine Weiterentwicklung der Designphilosophie von Day of the Tentacle, vor allem weil es auch sehr clever auch deine Möglichkeiten einschränkt. Also du hast halt 5 spielbare Charaktere. Und da habe ich mir am Anfang auch gedacht, wie soll man das irgendwie gut hinbekommen? Und auf der einen Seite sagt das Spiel eben, ja, für die meisten Rätsel brauchst du auch nur eine bestimmte Figur. Und jetzt, es gibt ein paar, wo du Items irgendwie hin und her swappen musst oder für die du mehrere Charaktere benötigst. Aber die meiste Zeit ist immer nur einer. Und vor allem, wenn sie eingeführt werden, werden sie durch Rückblenden eingeführt. Das heißt, du hast einfach, das Spiel findet dadurch eine sofortige Erklärung, warum du ein limitiertes Inventar hast, weil alle Items, die du bisher aufgesammelt haben, existieren da nicht. Du kannst eben nur die benutzen, die du in dieser Rückblende findest. Und die Rückblenden sind auch von der Story her so erklärt, dass sie immer nur an dem Zirkus, in dem Hotel oder in der Mansion stattfinden. Und somit limitierst du automatisch deine maximalen Optionen und du fängst eben gar nicht erst an, in der kompletten Stadt wirre herumzulaufen und nach Hinweisen zu suchen, obwohl du eigentlich nur irgendwas in diesem Gebiet verpasst hast. Und dadurch, dass das Spiel dich zwingt, in diesem Gebiet zu bleiben, kommst du auch eher darauf. Gleichzeitig führt es dann auch die Charaktere gut ein, gleichzeitig lernst du auch die Orte automatisch darin besser kennen, bevor du sie dann später nochmal betrittst und eben für ortübergreifende Rätsel dann einsetzen kannst. Also das sind halt so alles so Struktureigenschaften des Spiels, auch wie es dich am Anfang in deinen Wegen einschränkt und du erst nach und nach bestimmte Gebiete freischaltest. Also wirklich vom Design her einfach nur allergrößte Klasse. Das stimmt, das stimmt. Das hatte ich ganz vergessen, aber das ist mega genial, mega gut, dass das am Anfang so natürlich beschränkt, dass du ganz von alleine die Welt lernst, die Figuren lernst, wie die Rätsel funktionieren zum Teil auch, weil für manchen wird das erste Point-and-Click-Adventure sein. Und wie eben durch die Rückblenden dann auch wirklich klar wird, was die Motivation ist und was vorwärts, also was später kommen wird. Ich finde allgemein, dass dass Adventures in kleinen fast besser funktionieren, aber man möchte diese Expansion in Bezug auf die Zeit, ich erkläre das gerade schlecht, also man möchte halt schon, dass wenn man das länger spielt, dass es weiter aufgeht, dass man mehr findet, dass es auch irgendwie komplexer wird. Aber ich finde, dass Point-and-Click-Adventures, je kleiner, umso mehr lässt sich kontrollieren, was der Spieler denkt. Und umso leichter lässt er sich auch führen und so weiter. Aber Thimbleweed Park macht das eh großartig, indem es langsam größer wird. Und selbst wenn es größer wird, sind die Gegenstände, die man braucht, meistens auch geclustert in dem Teil, wo man sie findet, braucht man da meistens auch Dinge. Oder es ist extrem klar, wenn der eine sagt so, ich brauche dieses Ding und dann sieht man es woanders und dann so, ah ja, ich weiß ja. Und nicht, dass man da jetzt sagt so, ich habe hier erst, das habe ich gefunden und ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Und eben wie du meinst schon, wie hätte ich darauf kommen sollen? Wusstest du eigentlich, dass du an der Mülltonne hinter dem Diner unnötige Gegenstände wegwerfen kannst? Was? Du kannst jedes Spiel mit dieser Mülltonne kombinieren und es werden nur Gegenstände weggeschmissen, die du für keine Rätsel brauchst. Oh, nein, das wusste ich nicht. Das ist eine versteckte Möglichkeit, um rote Heringe zu entfernen aus deinem Inventar. Ich wusste es auch nicht. Ich habe es nachher erst gelesen in Foren. Das finde ich. Wie soll man auch drauf kommen? Also du kannst. Wie du hätte kannst man darauf kommen sollen, Björn? Ja, aber das finde ich halt cool, so einen versteckten optionalen Weg, weil das Spiel hat halt sehr viele. Ich will nicht sagen rote Heringe. Ich glaube, der einzige rote Hering, den ich fand, war das Betamax-Tape. Weil wenn du ganz am Anfang im Convenience Store den Überwachung untersuchst, dann sagt Lennart eben, ja, hier, wir haben hier so einen Betamax-Player, ist irgendwie der einzige, bla bla bla, und ich kann dir das Tape nicht geben, weil wir haben kein neues. Und dann kannst du nachher dieses Betamax-Tape finden und dann ist das irgendwie gar keine Option mehr. Und ich war halt so, hä? Ja. Ich hatte aber genau das gleiche so, ja, ich habe jetzt diesen Betamax-Tape und der hat den Player, das ist Schlüssel und Schlüsselloch, das muss zusammengehen und dann ging es einfach nicht mehr. Das war ein bisschen enttäuschend. Das war das Betamax-Tape der Erwartungen für mich. Was wollte ich noch sagen? So cool. Weil ich habe gedacht, sie teasen einfach nur wieder diese verdammte Kettensäge und machen einfach schon wieder nichts damit. Aber nein, es ist, du kannst endlich die Kettensäge benutzen. Du kannst endlich das Benzin für die Kettensäge finden und die Kettensäge einsetzen und sie wird sogar für ein Rätsel benutzt. Oh. Ja! Und die Gesichter von den den Charakteren, weil jeder macht eine andere Grimasse, wenn er die Kettensäge einsetzt. Das sind einfach glorreich, einfach nur, was die für so eine Mordlust kriegen in ihren Augen dabei. Sehr, sehr cool. Hast du die diese Tränenflüssigkeit eingesetzt, die du bei der diese Frau kriegst? Ja, genau, aber das ist ja auch ein roter Herich, das wollte ich doch eben anführen. Die Tränenflüssigkeit und der Tee, der eine andere Sprache sprechen lässt. Ich glaube, das meiste habe ich nicht verstanden, weil ich die Sprache nicht konnte, aber auf Deutsch sagst du dann. Kannst du den Tee benutzen bei jedem Charakter auch? Oder wie wendest du ihn an? Irgendwie heißt es dann, Komplettlösungen sind für Loser oder so, sagt sie dann auf Deutsch. Wie, also du benutzt ihn einfach nur auch als jeder Charakter. Weil ich habe das nur mit den Augentropfen gemacht, dass du die benutzen kannst und dann drückt sich halt jeder Charakter das Ding in die Fresse. Ja. Aber das ist ja ein roter Hering, das bringt sich ja klar, aber ich dachte mir, das muss total nützlich sein, aber natürlich nicht. Aber ich wusste eben nicht, dass es mit diesem Tee auch geht. Also du verwendest den einfach nur als jeder Charakter und dann trinken die den, oder wie? Ja, der hat dann sofort eine Teetasse in der Hand und trinkt davon und sagt dann irgendwas auf Spanisch. Ah, fuck, das muss ich nochmal ausprobieren. Das habe ich gar nicht, aber ich habe nur diese Tropfen benutzt. Und das ist halt mega cool, wenn die Leute dann über ihre Gefühle und alle sagen danach, jetzt fühle ich mich besser. Ja, genau wie wenn sie kotzen, dann sagen sie auch, jetzt fühle ich mich besser. Oh, wenn bei Ransom die Kotze rauskommt, dass dieser feste Brocken ist. Aber was wollte ich sagen? Ich habe verschiedene Dinge, nicht, dass ich es alles vergesse. Zum einen fand ich auch super, dass eben verschiedene Figuren sind, wie bei Day of the Tentacle oder Maniac Mansion. Day of the Tentacle hatte es ja nur, weil es quasi Nachfolger war zu Maniac Mansion. Und deswegen ist es hier auch irgendwie logisch, dass es mehr sind als in Day of the Tentacle in diesem Spiel, weil es ja ein inoffizieller Nachfolger ist. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, nicht wirklich. Bei Maniac Mansion hatten die Figuren, da konntest du ja auswählen, 3 von, ich glaube, 8 oder 6. wo die wirklich verschiedene Fähigkeiten haben. Zum Beispiel denn das berühmte Hamster in die Mikrowelle stecken, das können, glaube ich, nur Razor und Sid, glaube ich. Ja, der Surfer-Dude und die Punk-Tuse. Die Punk-Rockerin, ja. Deren Lied dann im Radio in Dauerschleife läuft. Ja, das ist voll gut. Vor allem aus irgendeinem Grund gibt es das, wenn du dir den Soundtrack online anhörst, hat der Soundtrack, ist es eine Vocal-Version, die im Spiel irgendwie nicht existiert. Ah ja, stimmt, du hast das, glaube ich, mal auf Twitter verlinkt. Das ist sehr, sehr gut. Das No Quarter von Razor and the Scamets oder so. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass in Thimbleweed Park das Einzige, worin ich mich erinnern kann, dass es einen Unterschied gibt, ist, dass nur Ransom den Funkturm hochklettern möchte. Ah, genau, alle anderen trauen es nicht, ja. Ich weiß nicht, warum Ransom. Es gibt keinen Sinn, dass es nur einer kann. Ich dachte mir, warum nicht zwei zumindest. Kann halt sein, dass er durch seine Zirkusakrobatik, er ist ja auch der, der das Trampolin benutzen muss, um die Seite zu finden. Kann halt sein, dass das so genau, die Erklärung dafür ist, dass er irgendwie, oder ihm ist das Leben am egalsten. was mich halt so ein bisschen enttäuscht hat, ist, also es gibt eine Erklärung, warum eben Ray und Reyes zusammenarbeiten, beziehungsweise warum sie auch dann so stark getrennt voneinander die Welt erkunden, weil ja eigentlich beide so andere Motivationen haben, da zu sein und diesen Mordfall einfach nur nutzen, um in dieser Stadt ihre wahre Motivation nachzugehen. Die anderen Charaktere werden ja zwar in diesen Rückblenden eingeführt, aber sie sind dann einfach so, ja okay, Franklin ist halt als Geist eh nur in dem Hotel gefangen, aber Ransom und Dolores sind einfach so bei dieser Gruppe mit dabei, aber sie werden einander nie wirklich so richtig vorgestellt und fühlen sich halt auch nicht als feste Gruppe an, wie es jetzt beispielsweise bei Day of the Tentacle ist mit den dreien. Also ich habe halt nie das Gefühl gehabt, so warum, so bis auf Ray und Reyes, warum arbeiten die jetzt zusammen und warum tauschen sie Gegenstände aus, und das kann man natürlich jetzt mit dieser Meta-Erklärung irgendwie dann so einbringen und sagen, ja, sie machen das halt, weil es ein Spiel ist und weil sie so programmiert sind, aber das fand ich halt so ein bisschen schade, das hat mir noch so gefehlt als letzten Punkt. Das stimmt, das hatte ich mir auch gedacht, das hatte ich auch gefühlt, das hatte ich komplett vergessen. Ja. Also ich finde es auch nicht schlimm, es ist einfach nur das hätte es einfach noch besser und noch runder gemacht. Es fühlt sich nicht so an, als wäre das quasi bewusst, als es ist ein Spiel, also ist es so. Und mehr quasi negativer Space, dass sie da verschenkte Chance haben. Da vielleicht. Weil wenn sie einen Lampshade drüber gehängt hätten und so quasi, ich kenne dich nicht, aber ich nehme dein Zeug. Aber sowas sagen sie gar nicht, sondern sie sagen einfach nur, hui, Staubkörner, danke. Ja, oder von Ransom immer so, also great, more fucking shit oder so. Das fand ich auch sehr cool, dass seine Wörter ausgebiebt werden, also dass er tatsächlich Flüche sagt, die ausgebiebt werden, und alle Charaktere, wenn sie fluchen oder seine Flüche nachmachen, sagen sie halt Beep. Ja. Ja, stimmt. Also, wenn es ja nachher diesen Lookalike-Contest gibt, dann ist es ja auch immer dieses Beep-Beepen. Das finde ich auch so irgendwie. Ich weiß nicht, ob das auch so ein Kommentar auf irgendwie diese Selbstzensur von den Figuren war, aber keine Ahnung, ich fand es halt irgendwie lustig einfach nur. Das bringt mich an etwas, an das ich schon gedacht habe, und da habe ich jetzt erinnert, dass es Thimbleweed Park eben quasi, ich hatte mir schon was erwartet in Richtung Monkey Island Maniac Mansion, und das war halt eben LucasArts, und ich glaube, bei LucasArts haben sie auf Familienfreundlichkeit geguckt, und eben weil ich wusste, dass Ransom flucht und das ausgebiebt ist, dachte ich mir, dass es halt in eine ähnliche Richtung geht, aber Thimbleweed Park ist deutlich erwachsener geschrieben. Zum einen sind viel mehr politische Anspielungen, Referenzen drin. Man kann sich ja von der Reporterin die amerikanischen Amendments vortragen lassen oder zusammenfassen lassen. Das habe ich so lange gemacht, bis alle kamen, plus die 27, die noch nicht existiert. Genau. Aber zum Beispiel als Ray oder Race am Bahnhof ist es nicht die Mutter, ist es die Tante von Dolores? Ist die Schwester. Die Schwester von Chuck, also Tante, oder? Ich meine, es wäre ihre Schwester. Ich meine, es wäre ihre Schwester. Okay. Auf jeden Fall nehmen die Figuren an, sie ist eine Prostituierte. Und sowas gänge halt überhaupt nicht in Monkey Island oder Maniac Mansion oder Day of the Tentacle. Zumindest kommt mir das so vor. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt mehrere so Dinge. Es gibt auch Sex-Jokes und so Dinge, wo ich mir halt denke, okay, hier ist nicht mehr derselbe Standard wie damals am Werk. Ja, auch. Das ist auch okay. Das ist kein Negativpunkt. Das ist nur etwas, was mir aufgefallen ist. Auch so und die Darstellung von Sandy und Dave wäre früher einfach nicht so krass realistisch gemacht worden. Ja, das ist schon sehr zermürbend. Das hat also direkt so viele Implikationen, die das aufwirft irgendwie. Oder auch, dass Leonard von der... Leonard, du kannst ja auch mit der mit diesem radioaktiven Zeug, kannst ja auch die Pflanze wachsen lassen. Die fleischfressende Pflanze aus in dem Convenience-Store. Oh, das wusste ich. Wenn du dann rausgehst und später wieder reinkommst, dann hat die Leonard gefressen. Was? Also dann ist halt Leonards Silhouette ist dann in dieser Pflanze so drin. Ich liebe so Zeug. Point-and-Click-Adventures, die voll sind mit dem Zeug, sind meine Liebsten. Ah, das ist gut. Schön. Gut, dass du mir das erzählst. Solche Sachen finde ich meistens eh nicht. Ich lese das dann immer und dann tue ich so, als ob ich es gefunden hätte, wenn ich dann später drüber rede. Das ist halt echt cool, weil ich habe einfach nur so, okay, diese Flüssigkeit, vielleicht kann ich das ja wieder drauf machen, alles klar. Und hab halt nichts weiteres gedacht und gehe halt rein und raus und rein und raus und irgendwann gehe ich nochmal in diesen Store rein. Ich glaube einfach nur, um die geile Musik zu hören davon. die Musik ist... Also ich finde den Soundtrack, der ist absolut fantastisch. Wirklich, ja. Ich bin auch einfach immer neben diesem Kind im Hotel stehen geblieben, um diese Akustikversion von dem No Quarter zu hören. Und Audio, also wo du gerade eben meintest, so Silence ist so für dich das optisch bestaussehendste Adventure, würde ich sogar fast sagen, dass ich, also klar, natürlich ist es Pixel Art, aber meine Fresse sieht das Spiel gut aus. Also absolut, ich war einfach nur hin und weg, vor allem, dass die ja noch, die haben einfach noch mit Elementen gearbeitet, die ja nicht möglich sind, also so dynamisches Licht beispielsweise, aber was einfach trotzdem total organisch wirkt. Und die haben halt super viel mit so Neon-Sachen gearbeitet, mit diesen ganzen Tubes, die dann so drüber strahlen. Und wenn du dir diese Bilder mal näher betrachtest, dann siehst du so, wie richtig sauber diese im Pixel-Art die Farbübergänge am Horizont sind oder wie extra so drauf geachtet wird, dass am Anfang, wenn die Leiche im Wasser liegt, das Wasser die Spiegelung so leicht distorted hat und dann auch sich etwas bewegt. Also es ist absolut fantastisch. Vor allem, wenn du dann nochmal diesen ursprünglichen Kickstarter-Pitch anguckst, wie das da aussah. Ja. Wo es einfach wirklich aussah wie Maniac Mansion früher. Und so du denkst so, boah. Da hat er wirklich abgeliefert, wie er meinte. Es wird nicht so sein, wie es damals war. Es wird so sein, wie man sich dran erinnert. Als hättest du ein Adventure von damals gefunden, aber eben nicht, wie es so ist, sondern wie du dich dran erinnert hättest. Also, finde ich ich würde sagen, neben Undertale, glaube ich, das beste Kickstarter-Spiel, was ich gespielt habe. Ich habe nicht so viele Kickstarter gebackt. Ich versuche gerade, ich habe eben... Was eben auch noch sehr beliebt ist, ist das Pillars of Eternity. Aber das habe ich erstens nicht gespielt und zweitens habe ich keinen persönlichen Bezug zu diesen CRPGs. Shovel Knight muss ich noch an... Oh, Shovel Knight ist definitiv eins der besten Kickstarter-Spiele. Shovel Knight würde ich sogar vielleicht sogar fast über Undertale setzen, einfach nur, weil ich das Game-Design einfach nur von das dem Spiel super. So fantastisch finde. Auch wenn natürlich das Storytelling und alles Fourth-Wall-Breaking von Undertale natürlich ungeschlagen ist. Aber ja, aber sagen wir so, in die Riege, direkt darunter würde ich jetzt Thimbleweed Park irgendwie einreihen als Kickstarter-Projekt. Es war auf jeden Fall ein Erfolg, da stimme ich zu. Also Shovel Knight hasse ich, weil ich die Platinum-Trophäe nicht kriege, weil ich in meinem Versuch für die eine Trophäe, wo du es innerhalb einer Stunde oder so durchspielen machst, zwei Minuten zu spät war. Ich wollte gerade fragen, es ist bestimmt der Speedrunning. Das ist auch der einzige, der mir noch fehlt. Das ist die einzige Trophäe, die mir noch fehlt, um die 100% zu holen. Mal zwei Minuten zu spät. Die ist auch echt krass. Also die ist gerade mal eine Viertelstunde über irgendwie so Weltrekorden oder so. Und ich habe wirklich halt geschummelt. Immer wenn ich gestorben bin, bin ich halt rausgegangen und wieder reingegangen. Aber da verlierst du irgendwie 4 Sekunden. Und wenn du zu oft stirbst, dann vermasselst du es halt trotzdem. Das ist... Oh, ja. Nee, aber in einer Zeit, wo wir so Kickstarter-Debakel wie Mighty No. 9 kriegen oder Yooka-Laylee soll ja auch nicht so gut sein. Ich habe ja meine vorbestellte Version wieder abbestellt, nachdem die ganzen Rezensionen rauskamen, weil ich erstmal warten will, dass es was günstiger wird, bevor ich mir das angucke. Da ist Thimbleweed Park halt nochmal so ein Reminder daran, dass Kickstarter-Projekte, dass man auch zukünftig trotz irgendwelcher, weil so Sachen wie Mighty No. 9 und jetzt auch Yooka-Laylee, die werden halt viel mehr in den Vordergrund gerückt im Nachhinein, um so einen Schatten auf Kickstarter zu legen. Und ich finde, man sollte sich einfach diese ganzen positiven, weil viele Leute vergessen, viele Leute wissen gar nicht, dass Undertale ein Kickstarter-Projekt ist. Stimmt, ja. Stimmt. Das ist, weil der Kickstarter einfach niemand interessiert hat, beziehungsweise niemand wusste davon, außer die Hardcore-Fangemeinde, um jetzt Toby Fox alte alte Titel, die er gemacht hat. Hat im Vergleich aber, ja auch nicht viel Geld eingenommen, der Kickstarter. Wie viel? So 600.000, glaube ich, oder 60.000? Oder 600.000? Das war eine fünfstellige Zahl, die der, glaube ich, eingenommen hat. Also es war echt nicht viel. Und der hat das auch, glaube ich, 80% alleine gemacht oder so. Ja. Ja, mit ein paar Künstlern noch, aber krass. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich finde, dass Thimbleweed Park nochmal so richtig zeigt, warum man auch in Zukunft Kickstarter-Projekten oder so Crowdfunding-Projekten eine Chance geben sollte. Ja. Weil man eben wirklich, wirklich zukünftige Klassiker damit bekommen kann. Ich glaube. Das war auch, glaube ich, so mein abschließendes Fazit, würde ich auch so schon sagen. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas zu sagen habe. Ich glaube, wir haben über die wichtigsten Sachen aber auf jeden Fall geredet. Und es tut mir leid, wenn ich zu kritisch oder zu nörgelig rüberkam. Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Thimbleweed Park ist definitiv eines der besten. Nee, also ich finde es ja auch gut. Ich finde es ja auch gut, wenn man zu ein paar Punkten jemanden hat, der eben nicht komplett dann den Sachen zustimmt. Das finde ich, macht halt die Gespräche jetzt vor allem über das Ende, glaube ich, interessanter, als hätten wir beide einfach nur das super mega geil gefunden. Ich denke nur immer an wie das auf den Zuschauer wirkt. Und da gibt es halt so viele, die dann auf die Negativen so sich festbeißen und dann halt meinen, oh, das war ein cooler Podcast, aber ich konnte nicht ausstehen, wie der eine so negativ war. Naja. Zukünftige ja. Kickstarter auf jeden Fall können noch was werden, außer wenn sie Shenmue 3 heißen. Ich habe Angst. Ich habe sehr viel Angst um dieses Spiel. Ich bin Kickstarter-Backer für, ich glaube, 60. Ich habe halt Vollpreis gezahlt, damit ich dann die PS4-Version kriege, wenn sie rauskommt. Oh nein! Als Retail. Es war einfach dieses. Das ist die einzige. Die Sache ist, mir ist eigentlich scheiße. Das Spiel kann der größte Rotz werden, solange ich einfach nur Story bekomme. Weil das ist einfach dieses, so seit 16 Jahren in diesem Limbo zu leben, in dem die Story nicht weitergeht und ich einfach nur wissen will, wie dieser Scheiß ausgeht. Aber jedes Kickstarter-Update, was ich kriege, macht mir halt mehr und mehr Sorgen um das eigentliche Spiel. Aber ja, hier, keep dreaming, keep believing. Ja, gut. Das ist... Ich gucke jedes Mal, wenn ich Zweifel habe, gucke ich wieder den Ausraster von Michael Huber und dann gewinne ich wieder an Hoffnung. Ja gut, dann werde ich für dich beten, dass Shenmue 3 doch noch was wird. Und danke, dass du dabei warst bei diesem Podcast. Gerne, gerne. Und danke an euch, falls ihr bis zum Ende zugehört habt. Boah, ein Fleißkärtchen. Und ja, tschüss. Ciao.